sex and BMV, sex and BMV, sex and BMV, BMV, BMV, sex and BMV, im sechster BMW, mein sechster BMW, doch nicht mein letzter BMW. Sex and BMW, im sechster BMW, mein sechster BMW, doch nicht mein letzter BMW. Sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW, BMW, sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW, BMW. Alles klar bei dir, keiner kommt klar mit mir. AK-4, 7 aus der Wagentür. Schwarzer Bulletproof, Teflon 6er. Frank White, Nummer 1, der Jackpot Rapstar. Die neue deutsche Welle, nenn es Crime Wave. Ich überschwemme diese Straßen, Crime Pace. Du bist ne Pussy, du weißt wovon ich rede. MMA, ich weite dein Gesicht zu Bolognese, Junge. Drogendealer Flow, mit der Mac 10. Ich bin ein Coke-Boy, Dope-Boy, du Rap-Fan. Ich laufe nie, bewege mich in KMH. 100 Rapper kamen da, 100 Rapper kamen nicht klar. Fick dein Label-Deal, ich mach ein Modedeal. Fick dein Modedeal, ich mach ein Drogendeal. Old school, new school, fick mal eure Mütter. Fick nicht mit dem Ficker. Sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW, BMW, sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW, BMW, sex and BMW, im sechster BMW, mein sechster BMW, doch nicht mein letzter BMW. Sex and BMW, im sechster BMW, mein sechster BMW, doch nicht mein letzter BMW. Sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW, BMW, sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW. Wieder Zeit, Rap ist Geld, deutscher Rap ist alles Fake. Ihr könnt miteinander hängen, mir egal, ich bleibe straight, yeah. Ich bin King Flair, warum machst du's dir schwer? Ich fick dich, du Schwuchtel, und du tust so, als ob nichts wär. Schwarze Maske im Gesicht, keine Sido-Maske. Wenn ich für die Überwachungskamera ein Video mache, erst bist du Mini-Me, dann seid ihr Wannabe. Ich fahre First Class, deutsche Rap Economy. 5 Karat an meinem Finger, küsst den Ring. Ich muss die Schlampe nicht erst zeigen, dass ich wichtig bin. Wer will zuerst? Ich ficke dich mit deinem Vers. Ich muss es machen, weil der Shit für euch zu schwer ist. Das ist Tempelhof, wenn man es Kunin Connection. Das ist der Rhythm of the Night, wenn die Kiefer brechen. Old school, new school, fick mal eure Mütter. Fick nicht mit dem Ficker. Sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW, BMW, sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW, BMW, sex and BMW, im sechster BMW, mein sechster BMW, doch nicht mein letzter BMW. Sex and BMW, im sechster BMW, mein sechster BMW, doch nicht mein letzter BMW. Sex and BMW, sex and BMW, sex and BMW, BMW, BMW, sex and BMW, sex and BMW, sex